blieb arm und verachtet, der Großbojar hat ihm sein Land verpachtet, das bezahlte mit Arbeit und eigenem Flug und seiner halben Ernte, das ist ein Betrug. Einer ist Soldat worden, kämpft für den Zaren, muss in fremde Länder und zur Hölle fahren. Einer ist Matros worden, fährt am Schwarzen Meer. Das ist ihm alles lieber, als wenn er Bauer wäre. Wo sind deine sieben Söhne geblieben? Babuschka, Babuschka, hast du sie heute schon gezählt? Einer ging zur Eisenbahn, baut die lange Strecke, hackt sich durch das weite Land, schläft in einer Ecke. Einer ging nach Petersburg, wollte nimmer ackern, liest jetzt die Kanonenrohr, muss 14 Stunden rackern. Einem passt die Welt nicht mehr, wollte revoltieren, den schickte der Zar Nikolaus weit weg zu den Sibiren. Den siebten Sohn, den habe ich versteckt vor allen Frommen, damit sich einer rühren kann, wenn neue Zeiten kommen. Wo sind deine sieben Söhne geblieben? Babuschka, Babuschka, hast du sie heute verstanden?